Erkennung herrscht, geboren 91 und hab schon früh gemerkt, dass es keinen Gott gibt. Nur Probleme und Scheiß, der hier meinen Kopf fickt. Nein, ich hab für nichts mehr eine Einsicht. Ihr kriegt eine Einsicht in mein Leben jetzt. Mein Dad hat meine Mom mit einer anderen versetzt. Da war ich gerade 2 Jahre alt, was ist jetzt? Hat mir Unterhalt gezahlt, ich peile es nicht bis jetzt. Dieser Typ verleugnet sein Fleisch und Blut. Klar, dass mir nichts mehr bleibt außer Schweiß und Wut. Ich war ein Problemkind, kann schon sein. Doch betrachtet mal die Umstände, so soll das nicht sein. Und dann noch dieser andere Typ, der seine Frau nicht mehr als seinen Alkohol liebt. Ich hasse sie beide und das sollen sie jetzt hören. Denn ich werde nicht mehr als Rache auf mein Grab schwören. Yeah, es ist Kendo Cash und so sieht mein Leben aus. Wieder viel zu sad, ich schau in den Regen raus. Ich erzähl euch was über mein Leben hier. Muss mich wieder finden, um mich nicht nochmal zu verlieren. Es ist Kendo Cash und so sieht mein Leben aus. Wieder viel zu sad, ich schau in den Regen raus. Ich erzähl euch was über mein Leben hier. Muss mich wieder finden, um mich nicht nochmal zu verlieren. Doch dann kam ein helles Licht in meine dunkle Welt. Denn in der 3. Klasse hab ich Michi kennengelernt. Wir sind die besten Freunde immer noch bis jetzt. Egal was war, haben wir unseren Kopf durchgesetzt. Dann kam der Tag, keine Schule mehr. Ich hab angefangen, den Beruf Koch zu erlernen. 2 Jahre später war es dann soweit. Ich hab ein neues Leben angefangen. Und zwar zu zweit. Diese Frau gab mir Kraft, wieder aufzustehen, aufzusehen und nicht aufzugeben. Nein, ich hab nicht vor, drauf zu gehen. Und jetzt bin ich hier, glücklich und verlobt. Womit hab ich das verdient? Der da oben hat mich noch nie verschont. Ich hab drauf geschissen, was die Konsequenzen sind, weil Jung und Verstand 2 verschiedene Komponenten sind. Ich hab aus meinen Fehlern gelernt, ich bleibe konsequent. Es ist Kendo Cash und so sieht mein Leben aus. Wieder viel zu sad, ich schau in den Regen raus. Ich erzähl euch was über mein Leben hier. Muss mich wieder finden, um mich nochmal zu verlieren. Es ist Kendo Cash und so sieht mein Leben aus. Wieder viel zu sad, ich schau in den Regen raus. Ich erzähl euch was über mein Leben hier. Muss mich wieder finden, um mich nicht nochmal zu verlieren. Es ist Kendo Cash und so sieht mein Leben aus. Wieder viel zu sad, ich schau in den Regen raus. Ich erzähl euch was über mein Leben hier. Muss mich wieder finden, um mich nicht nochmal zu verlieren. Es ist Kendo Cash und so sieht mein Leben aus. Wieder viel zu sad, ich schau in den Regen raus. Ich erzähl euch was über mein Leben hier. Muss mich wieder finden, um mich nicht nochmal zu verlieren.